Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 67. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Wieder einmal sind wir bei einer dieser wunderlichen Primzahlen angelangt. Vielleicht mögen sich aufmerksame Hörerinnen oder Hörer vereinzelt schon gefragt haben, weshalb ich diesen Umstand, dem mir eigenen Hang zur Inkonsequenz konsequent nachgebend, fallweise hervorzuheben beliebe. Da die heutige Sendung aus produktionstechnischen Gründen eher kurz geraten ist, schon um meinen Gästen die Wahl eines bestimmten Textabschnitts zu ermöglichen, verbietet sich chronologisches Vorproduzieren, wodurch aber unvermeidlich Restpassagen entstehen, bleibt etwas Zeit, die Primzahl zu preisen. Was macht sie überhaupt bemerkenswert, von der verweigerten Unterwerfung unter gewöhnliche Teilbarkeiten abgesehen? Da wäre zunächst ihr erratisches Auftreten. Anscheinend jeglicher Logik entzogen, stehen sie plötzlich vor uns. Anfangs knüppeldick, später spärlicher, aber immer unvorhersehbar, wie der aufgrund eines groben Missverständnisses sprichwörtlich gewordene Quantensprung. Primzahlen lassen sich nicht mit Hilfe eines Schemas berechnen. Sie wollen mühsam aufgespürt sein. Lediglich bei der Überprüfung, ob die geforderte, beschränkte Teilbarkeit tatsächlich gegeben ist, gestattet Mutter Natur den Einsatz mehr oder minder handlicher Formeln. Andernfalls wäre uns das ohnehin schwammig genug definierte Klassenziel völlig unerreichbar. Weiters möchte ich Ihnen eine Art eleganter Diskretion zugestehen. Sie genügen sich gewissermaßen selbst in ihrer stillen Besonderheit nicht oder genauer nur durch eins und sich selbst teilbar zu sein. Sie machen nicht so viel Aufhebens wie etwa die Zahl Pi in ihrer geradezu penetranten Omnipräsenz oder die vergleichsweise schrille Eulersche Zahl. Auch der hat sich übrigens an ihnen abgearbeitet, der Euler. Auch sein Kollege Gauss, der Gödel sowieso und zahllose andere von der Antike bis zum heutigen Tag. Alle waren sie fasziniert von diesem rätselhaften Monolithen der Zahlenwelt. Möglicherweise werden wir sie bis ans Ende unseres Denkens nicht begreifen und uns damit abfinden müssen, dass sie nun einmal auf der Zahlenwiese herumliegen, wie vom Baum der Erkenntnis wahllos herabgespuckte Kirschkerne. Sie liegen meines Wissens weder einer bedeutsamen Formel zugrunde, noch fußt ein physikalisches Prinzip auf ihnen. Jahrtausende lang waren sie überhaupt jeglicher Form konkreter Nutzbarkeit enthoben. Erst mit dem Aufkommen von Computern trat hier ein Wandel ein, weil Primzahlen vor allem in der Kryptographie von Bedeutung sind. Es ist also immerhin gelungen, das Rätsel mit einer Funktion zu belegen, auch wenn wir es deshalb keinen Deut besser verstehen. Ähnliches gilt übrigens in vielen Belangen. Selbst bei der Schwerkraft haben wir letztlich keine Ahnung, weshalb es sie gibt. Primzahlen verkörpern Ordnung und Unordnung zugleich. Höchst zuverlässig in ihrer Eigenschaft größtmöglicher Konstanz und Statik, im Wortsinn unberechenbar und geradezu verspielt in ihrem Erscheinen. Fast lege mir launisch auf der Zunge. Manchmal finden sie sich in Grüppchen von Primzahl-Zwillingen, Drillingen, Vierlingen oder sogar Sechslingen zusammen, vorübergehend ein Muster in ihrer Abfolge vorgaukelnd. Beispielsweise wiederholt sich die Intervallfolge 4, 2, 4, 2, 4, die zwischen 7, 11, 13, 17, 19 und 23 auftritt, erstaunlicherweise auch bei höheren Zahlen, etwa zwischen 43.777 und 43.793. Unzählige Merkmale wurden entdeckt, Klassifizierungen vorgenommen. Sie wurden in gute Primzahlen, glückliche Primzahlen, schwache Primzahlen, elitäre Primzahlen, fast Primzahlen, streng nicht palindromische Primzahlen, um nur einige zu nennen, unterschieden und eingeteilt. Wunderbare Benennungen allesamt, rührende Bemühungen, dem Phänomen auf die Spur zu kommen. Dennoch entziehen sie sich weiterhin hartnäckig unserem Verständnis und bewahren ihr Geheimnis. So sie denn eines haben, denn vielleicht scheint uns das alles ja nur so. Das macht sie mir schlicht ungemein sympathisch. Womit es endlich an der Zeit ist, meinen heutigen Sendungsgast Chantal Stummer zu Wort kommen zu lassen. Das schlafende Deutschland. Der deutsche Mensch stand zu jener Zeit noch fast gänzlich unter dem Zeichen der Manufaktur, der Hausindustrie und der Agrarkultur. Alles oder doch alles Notwendige wurde in der Sphäre des eigenen Wohnbezirks erzeugt. Dies hatte eine gewisse Enge des Gesichtskreises, seelische Abgeschlossenheit, geistige Schwerbeweglichkeit, aber auch eine warme Intimität und edle Selbstgenügsamkeit des Gemütslebens, sowohl zur Wirkung als zur Voraussetzung. Die Bevölkerung lebte zu 3/4 gänzlich auf dem Lande, aber auch die meisten Städte waren nicht viel mehr als große Dörfer. Ackerstädte und Großstädte von der Art wie Paris, London oder Rom gab es überhaupt noch nicht. Ferner gab es keine Maschinen oder auch nur den Maschinen ähnliche Apparate und das heißt, keine exakte, reichliche und wohlfeile Gütererzeugung und keinen leichten, schnellen und ausgedehnten Verkehr. Der Unsicherheit weit ausgreifende Spekulationen des Transports, des Welthandels, der politischen Verhältnisse stand aber eine große Sekurität des Kleinbesitzes und Kleinhandels gegenüber, gegründet auf die Festigkeit des Absatzgebietes, den Mangel an Konkurrenz, die Einförmigkeit sowohl der Produktionsmöglichkeiten wie des Kundenbedürfnisses und dies erzeugte auch bei den arbeitenden Ständen eine Atmosphäre der Beschaulichkeit und Muße, wie sie heute kaum noch irgendwo anzutreffen ist. Im Gegensatz zur späteren Zeit war die bürgerliche Durchschnittsfrau damals meist tätiger als der Mann, dafür aber an geistigen Dingen fast uninteressiert, während dieser, infolge der vielen freien Zeit, die ihm zur Verfügung stand, allen Fragen der Bildung eine weit höhere Anteilnahme entgegenzubringen vermochte als heutzutage. Und dazu kam noch der relative Mangel an Ablenkungen und Zerstreuungen. An Lärm jeglicher Art, von dem unser ganzes heutiges Dasein bis in die Stunden der Erholung hinein erfüllt ist. Keine täglichen Riesenzeitungen und Massenversammlungen, stündlichen Lichtspiele und Hörspiele, viertelstündlichen Telefonrufe, dringlichen Draht-, Luft- und Radionachrichten, die unser Leben frikassieren. Zum Spintisieren und Fantasieren, zu abstrakter, nach innen gewendeter Tätigkeit wurde der damalige Mensch durch seine ganze Lebensform ebenso aufgefordert, wie er heute daran verhindert wird. Aus diesem Seelenzustande entstand das klassische Zeitalter der deutschen Literatur. Während andere schwitzten und rannten, England sich mit Goldbarren, Pfeffersäcken abkeuchte, Amerika anfing, sich in den öden Riesentrust zu verwandeln, der es heute ist, Frankreich zum Irrenhaus und zur Mördergrube wurde, schlief Deutschland einen ehrlichen, gesunden, erfrischenden Schlaf. Aber welche schönen Träume hatte es in diesem Schlaf? Haben Klassiker gelebt? Ein kleines Mädchen fragte mich einmal, haben die Klassiker eigentlich wirklich gelebt? Ein sehr aufschlussreicher Kindermund. Sie sind in der Tat von der nachlebenden Philisterwelt so dicht mit Schalen, fälschenden und frostigen Phrasen verhängt worden, dass sie durch unsere Erinnerungen nur noch als leere, unwirkliche Legendengestalten gespenstern. Sie haben in unserem Bewusstsein nicht mehr Realität und Individualität als etwa der Knecht Ruprecht oder der König Drosselbart. Schon die Befreiungskriege machten aus Schillers Sentenzen die Wiesen für Turnvereine und so wurde er der Dichter der Nation und zugleich der Typus des weltfremden Poetenjünglings, dessen ganze Tätigkeit darin bestanden habe, dass er in der Dachstube mit seiner Muse verkehrte. Das Hauptverdienst an der Schöpfung des idealen Schiller hat seine Schwägerin Caroline von Wollzogen, die zugleich seine erste namhafte Biografin war. Caroline war einer jener empfindsamen Blaustrümpfe, wie sie damals in Mode waren, und zudem in ihren Schwager zeitlebens unglücklich verliebt. So ist es zu erklären, dass eine der genauesten Kennerinnen Schillers das falscheste Bild von ihm entworfen hat, das sich aber tief einwurzelte. Wie entsetzt wäre man von nun an gewesen, wenn jemand Dinge wie Verlegerabrechnung oder Zeitungsinserat mit Schiller in Verbindung gebracht hätte. Oder gar, wenn jemand zu sagen gewagt hätte, Schiller hatte Sommersprossen und eine viel zu lange Nase. Schiller hatte unmögliche, schlenkernde Armbewegungen und X-Beine. Schiller schwäbelte penetrant, rauchte und schnupfte unaufhörlich und trank gern ziemlich viel Sekt. Schiller schrieb an den Rand seiner dramatischen Entwürfe Aufstellungen über mutmaßliche Einnahmen und Ausgaben. Schiller ist dem Schicksal zur leeren Festspielattrappe entseelt zu werden, gerade darum in noch höherem Maße zum Opfer gefallen als Goethe, weil er zu allen Zeiten der populärere war. Von Goethe sagt Hermann Grimm in seinen Vorlesungen: Wäre er bei der Kanonade von Valmy durch eine Kugel vom Pferde gerissen oder sonst wie damals hinweggenommen worden, so würden seine besten Freunde vielleicht, wie bei Lord Byron, geurteilt haben, es sei sein Verlust zwar zu bedauern, für seinen dichterischen Ruhm aber habe er das Nötige geleistet und man zweifle, ob Größeres noch zu erwarten gewesen wäre. Zwischen 1787 und 1790 erschienen Goethes gesammelte Schriften bei Göschen lieferungsweise in 8 Bänden. Es meldeten sich etwa 600 Subskribenten. Der Absatz der Einzelausgaben war noch schwächer. Es wurden vom Clavigo 17, vom Götz 20, von Iphigenie 312, vom Egmont 377, sogar vom Werther nur 262 Exemplare verkauft. Der Verleger verlor beim Gesamtunternehmen über 1.700 Taler. Hingegen war die erste Auflage des Wallenstein von 3.500 Exemplaren bereits in 2 Monaten vergriffen, obwohl gleichzeitig in 2 deutschen Städten Nachdrucke erschienen. Andererseits darf man aber auch von Schiller nicht glauben, dass er von den maßgebenden Kreisen gebührend geschätzt wurde. Im Jahre 1798 wurde er von der Universität Jena zum ordentlichen Honorarprofessor der Philosophie ernannt. In dem Entwurf des Schreibens, worin ihm das verkündet wurde, hatte es geheißen, dass es dem Kollegium der ordentlichen Professoren zur Ehre gereiche, sich näher mit ihm verbunden zu sehen. Bei reiflicherer Erwägung aber fand man, dass das doch ein etwas übertriebener Ausdruck sei und machte aus der Ehre ein großes Vergnügen. Die allgemeine Meinung Deutschlands über die Dioskuren dürfte wohl am besten der Berliner Kupferstecher Klaas getroffen haben, als er sie mit Kotzebue und Iffland auf einem Blatt zu 12 Groschen vereinigte, das großen Absatz fand. Die beiden Gipsköpfe. Was war aber dann nun die wirkliche Bedeutung jener beiden Männer, deren hohle Gipsköpfe der deutsche Bürger voll Andacht auf seine Konsole stellte? Sie lebten, und zwar vorbildlich. Darin bestand ihre ganze Tätigkeit. Das Leben des einen war nichts als Arbeit, Fleiß, Arbeit, ewige Unrast, immer weiter, hinauf, hinauf. Das war der Sinn seines Daseins. Sein ganzer geistiger und physischer Organismus war nichts als eine riesige Kraftmaschine, die ununterbrochen Kräfte akkumulierte, weitergab und wieder akkumulierte. Und so jagte er mit fliegendem Atem dahin, ein unersättlicher Renner, bis er mitten im Laufe aufs Letzte ausgepumpt zusammenbrach. Das Leben des anderen war nichts als Wachstum, Entwicklung, Wachstum, wie ein Kristall langsam anwächst durch lautlose Apposition, immer neue Glieder ansetzend in klaren, rechtwinkeligen, gleichmäßigen Formen, so wuchs auch er, nichts eigenmächtig wegnehmend oder hinzufügend, verlangsamend oder beschleunigend. Und als er die größte Höhe und Umfänglichkeit erreicht hatte, die einem Menschen möglich ist, starb er, setzte keine neuen Kristalle mehr an, sondern blieb stehen, leuchtend, gradkantig, in spiegelnden, unverrückbaren Flächen, ein unsterbliches menschliches Kunstwerk, weithin sichtbar für die Jahrhunderte. Panoramic Ability. Goethe sagt in seinen Maximen und Reflexionen: Panoramic Ability schreibt mir ein englischer Kritiker zu, wofür ich allerschönsten Dank zu sagen habe. In der Tat lässt sich seine Faculté maîtresse nicht treffender bezeichnen. Er besaß eine panoramatische Seele, ein Geistesauge, das die Dinge stereoskopisch zu sehen vermochte, reich und rund, perspektivisch und abschattiert und eine enzyklopädische Sittlichkeit, deren Verständnis allem geöffnet war. Aber eben infolge dieser Wundergabe hat man sein Wesen niemals auf eine Formel zu bringen vermocht. Wir glauben bisweilen, er sei etwas Bestimmtes gewesen. Aber gleich darauf müssen wir erkennen, dass er ebenso sehr das Gegenteil davon war. Man spricht daher viel von Widersprüchen in der Natur Goethes, aber gerade er war die widerspruchsfreieste Natur, die sich denken lässt. Denn er setzte sich niemals in Widerspruch zu dem, was wir Schicksal nennen. Weder zu seinen Umständen noch zu seinen Zuständen. Weder zum Weltlauf noch zu sich selbst. Er ist schwärmerisch wie ein Blaustrumpf und nüchtern wie ein Bürokrat. Kraftgenialisch bis zur Pflegelei und zeremoniös bis zum Schranzentum. Pietistisch und atheistisch. Deutsch und kosmopolitisch. Mystiker und Materialist. Freigeist und Reaktionär, feuriger Liebhaber, ganz in seine Passion versunken und kalter Ich-Mensch, ganz auf sich konzentriert. Er ist alles, weil das Leben alles ist. Er betrachtet die ganze Welt, die innere wie die äußere, als ein geheimnisvolles Laboratorium, in dem dunkle Kräfte aufsteigen und verschwinden, sich vermählen und wieder trennen und sich selbst als dem passiven Zuschauer, dem nichts aufgetragen ist, als Stille zu halten, das magische Spiel nicht zu stören und bisweilen Bericht davon zu geben. Man kann daher seinen Erdenlauf ein Epos nennen, eines der höchsten und vollkommensten, die je in die Welt getreten sind. Der Theatrach. Schiller hingegen war ein dramatischer Organismus. Seine Biografie ist ein Drama von Schiller. Die Jugend setzt bereits sehr wirksam ein, als Meisterstück einer straff gespannten, aufregenden Exposition, und dann geht es immer weiter durch bunte und heftige Konflikte in atemlosem Tempo, nur hier und da unterbrochen durch etwas deklamatorische Philosophie, bis die gewaltsame und tragische Katastrophe eintritt. Hochdramatisch, mitten auf dem Höhepunkt der Handlung, kerzengerade abfallend. Er stirbt. Und hinterlässt den Torso des Demetrius, den stärksten ersten Akt der Weltliteratur. Und als er tot war, hat das Schiller-Drama unausgesetzt weitergespielt, in der Geschichte seines Nachruhms. Auch hier vollzog sich alles in sprunghaften und überraschenden Wendungen. Immer wieder wurde für und gegen seinen Namen gekämpft, als wären seine Theaterstücke Premieren von gestern. Es schien häufig, als sei der Erfolg oder Misserfolg seiner Werke immer noch Sache des Glücks, der momentanen Konstellation, Stimmung und Zeitströmung. Man polemisierte um ihn wie um einen Lebenden. Nie war man sich über ihn einig. Er war ein staatsgefährlicher Mensch und der Retter des Volkes. Der Kanon edelster Dichterkunst und das Muster roher Theatralik. Der Prediger der höchsten ethischen Ideale und der Vertreter einer inhaltlosen und abgelebten Ideenwelt. Und zu all dem wurde er nicht etwa im läuternden Gang der Geschichte, die die Menschen und Werke der Vergangenheit vor ihren unparteiischen Instanzenzug stellt, um schließlich kalt sachlich das Bleibende vom bloß Aktuellen zu unterscheiden, sondern er war dies alles gleichzeitig, miteinander, gegeneinander, durcheinander und ist es noch heute. Und er wird wahrscheinlich niemals ein wirklicher, dauernder Kulturbesitz werden. Er wird immer die Leidenschaften entzünden und die Extreme in den menschlichen Köpfen und Herzen hervortreiben. Vielleicht ist eben dies seine historische Mission, eine dramatische. Schiller schrieb einmal an Körner: Ich habe mir eigentlich ein eigenes Drama nach meinem Talente gebildet, welches mir eine gewisse Exzellenz darin gibt, eben weil es mein eigen ist. Will ich in das natürliche Drama einlenken, so fühle ich die Superiorität, die Goethe und viele andere Dichter aus der vorigen Zeit über mich haben, sehr lebhaft. Deswegen lasse ich mich aber nicht abschrecken. Denn eben, je mehr ich empfinde, wie viele und welche Talente oder Erfordernisse mir fehlen, so überzeuge ich mich desto lebhafter von der Realität und Stärke desjenigen Talents, welches, jenes Mangels ungeachtet, mich so weit gebracht hat, als ich schon bin. Denn ohne ein großes Talent von der einen Seite hätte ich einen so großen Mangel von der anderen nicht so weit bedecken können, als geschehen ist, und es überhaupt nicht so weit bringen können, um auf feinere Köpfe zu wirken. Diese spezifische Grundbegabung, die Schillers ganzes Schaffen organisierte, war sein Theatertalent. In seinen Dichtungen lebt nicht die wirkliche Welt, sondern eine andere, frei komponierte. Die Theaterwelt, die ein vollständiges Reich für sich bildet, die ihre eigene Psychologie, ihre eigene Ethik, ja selbst ihre eigene Logik hat, ähnlich wie die Märchenwelt, die auch selbst geschaffenen Gesetzen gehorcht. Um eine solche Wirklichkeit zweiter Ordnung so vollständig, in so lückenlosen Zusammenhang zu konzipieren, muss man auch Wirklichkeitssinn besitzen, wenn schon es ein anderer ist als der gewöhnliche. Und in dieser Welt war Schiller ein unumschränkter und freier Alleinherrscher, der mit bewundernswertem Feldherrenblick alles übersah, ordnete, verteilte und dirigierte. Er ist der absolute Theatrarch. Er reihte diktatorisch alle Erscheinungen in sein Theatersystem ein. An Natürlichkeit der Gestalten waren ihm Goethe und nicht wenige andere in der Tat überlegen. Der einschneidende Unterschied besteht darin, dass Goethe seine Charaktere vollständig schildert und von allen Seiten, in allen, auch den unwesentlichen Linien zeigt. Sie führen ihr eigenes Leben und verhalten sich zu Schillers Gestalten etwa wie eine massive Theatertür zu einer gemalten. Schiller zeigt immer nur das, was er gerade braucht, immer nur Ausschnitte. Nie bringt er etwas bloß, um zu charakterisieren. Alles hat nur seinen Zweck im Rahmen des Ganzen. Goethe macht Menschen, Schiller macht Figuren. Dies wäre ein entscheidender Tadel für Schiller, wenn es sich eben nicht um Theaterstücke handelte. In diesem Falle aber bildet es ebenso wenig einen Mangel wie etwa die Tatsache, dass ein Versatzstück nur auf der Seite bemalt ist, die dem Publikum zugekehrt ist. Oder dass ein Schauspieler, von dem man bloß den Kopf sieht, nicht in vollen Kostümen steckt. Es gibt wohl kaum eine Stelle in Schillers Dramen, die nicht für die Räumlichkeit der Bühne gedacht wäre, für diese besondere Art Raum, die zwar drei Dimensionen, aber nur drei Wände hat. Goethe dichtete überhaupt gar nicht mehr fürs Theater, sondern versetzte seine Menschen in Vorgänge, in wirkliche Zimmer mit vier Wänden und in eine wirkliche Natur, die von allen Seiten Farbe ausstrahlt, kurz in eine Welt, die man sich ohne Enttäuschungen auch von hinten ansehen kann. Seine Menschen sprechen mit sich selbst und miteinander, als ob sie allein wären. Aber eben dies war der Grund, warum er, ob schon von einer ganz anderen Seite her, nämlich infolge einer Überdimensionalität, ebenso wenig Dramatiker war wie die Stürmer und Dränger, von denen wir im vorletzten Kapitel sprachen. Diese hatten eine Dimension zu wenig und er hatte eine Wand zu viel. Das Pathos der faulen Äpfel. Schiller inspirierte sich bekanntlich beim Schreiben durch den Geruch fauler Äpfel. Man könnte nun, ohne dass damit im Geringsten etwas Degradierendes ausgedrückt werden soll, auch von dem Pathos seiner Vorgänge und Gestalten sagen, es lebe in einer solchen Atmosphäre. Ihre Leidenschaft ist vollkommen echt, hat aber etwas nicht ganz Frisches, einen Stich, den befremdenden und zugleich verführerischen Argot des Morbiden und Konservierten, des Theatralischen. Technische Erwägungen, wie zum Beispiel im Bauerbacher Entwurf des Don Carlos, Schürzung des Knotens, der Knoten verwickelter, anscheinende Auflösung, die alle Knoten noch mehr verwickelt, finden sich niemals in Goethes Entwürfen. Schiller hingegen beschäftigten sie bis in seine letzten Tage hinein. Unter diesen zahlreichen Vornotizen, in denen er sich intim und unbeobachtet, etwa wie ein Schauspieler auf der Arrangierprobe zeigt, finden sich zum Beispiel beim Demetrius Aufzeichnungen wie die folgenden: Zu vermeiden ist, dass in dieser Szene kein Motiv wiederholt wird, welches schon auf dem Reichstage vorgekommen ist. Ein hoffnungsreicher Erfolg beschließt diesen Akt auf eine theatralische Art. Damit diese Szene nicht dem Krönungszug in der Jungfrau von Orlio begegne, muss sie sowohl ganz anders eingeleitet als auch ganz verschieden geführt werden. Längere Zeit schwankte er zwischen Demetrius und Warbeck, einem ganz ähnlichen Stoff aus der englischen Geschichte. Ehe er die endgültige Entscheidung traf, stellte er noch einmal in einer ausführlichen Liste das Pro und Contra gegenüber. Mit Bemerkungen wie: Für Warbeck, glücklicher Ausgang, Popularität des Stoffes, Interesse der Hauptpersonen, Debütrolle. Das ist ganz vom Standpunkt des theatralischen Realpolitikers gedacht. Goethe denkt sehr wenig an den Schauspieler. Schiller hingegen zeigt sich in seinen Bühnenanweisungen als genialer Regisseur, der das Szenenbild und den Darsteller nie aus dem Auge verliert. Man denkt zum Beispiel an das überaus wirksame erste Auftritt Mortimers. Mortimer, Paulettes Neffe, tritt herein und, ohne der Königin einige Aufmerksamkeit zu bezeigen, zu Paulette: Man sucht euch, Oheim. Er entfernt sich auf eben diese Weise. An das eindrucksvolle, das ganze Drama zusammenfassende stumme Spiel der Jungfrau bei dem Bericht Bertrands über die furchtbare Gefahr, in der Orléans schwebt: Johanna horcht mit gespannter Aufmerksamkeit und setzt sich den Helm auf. An den stimmungsvollen Schluss der ersten Szene des dritten Aufzugs im Tell: Hedwig geht an das Hoftor und folgt den Abgehenden lange mit den Augen. In die ebenso theatermäßige, originelle Fiktion im Demetrius: Alsdann stellt er sich so, dass er einen großen Teil der Versammlung und des Publikums, von welchem angenommen wird, dass es im Reichstag mitsitze, im Auge behält und dem königlichen Thron nur nicht den Rücken zuwendet. In allen diesen und noch vielen anderen Fällen glaubt man Schiller direkt am Regiepult sitzen zu sehen. Sogar in seinen Prosaschriften bleibt der Theatermensch. Auch hier denkt er mehr an den Hörer als an den Leser. Und die Sperrung gewisser Worte und Satzteile hat, wie Richard Feste sehr treffend bemerkt, als Anweisung zu gehöriger Betonung die Bedeutung eines Regievermerks. Liebe Chantal, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Nein, gar nicht. Das war deine erste Begegnung mit einem Text von ihm? Ja, meine absolut erste. Und wie war die Erfahrung? Ich fand es sehr spannend zu lesen, vor allem diesen Auszug. Es ging erstaunlich leicht. Ich habe ein bisschen Angst davor gehabt, vor einem geschichtlichen Wälzer, dass es dann so trocken ist. Aber ich finde, er hat es an sich sehr gut geschrieben, dass man gut dranbleibt. Wobei es natürlich schon ein bisschen geschwollen wird mit der Zeit. Aber es hält sich in Grenzen. Ich finde, er hat ziemlich persönlich eigentlich geschrieben, was ich so einschätze. Ich finde interessant, dass er zuerst sagt, dass Schiller und Goethe idealisiert werden, irgendwelche perfekten Gestalten sind. Im Endeffekt idealisiert er sie dann aber selber. Das fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ihm das aufgefallen ist oder ob ihm das passiert ist, aber ich finde, er hat sie sehr schön idealisiert. Vor allem, wie er den Goethe beschrieben hat, das gefällt mir sehr gut. Also er begeht denselben Fehler eigentlich. Genau, er macht eigentlich genau das Gleiche, was er zuerst kritisiert, würde ich jetzt mal sagen. Und dann macht er genau das Gleiche. Ich finde auch interessant, dass er gesagt hat, eben, dass man damals eben viel mehr Zeit zum Nachdenken hatte. Also diesen ganzen Aspekt, Frauen haben mehr gearbeitet als Männer, das fand ich mal sehr interessant. Und dass dann die Männer mehr Zeit hatten zum Philosophieren und zum Nachdenken und eben für die Zeit, für die schönen Künste auch. Ich finde das etwas arg, überhaupt wie das früher geschätzt wurde, weil ich finde Bildung wichtig und ich finde Bezug zu Künsten und auch ästhetische, philosophische Gedanken sehr wichtig. Aber ich finde, die Basis ist erst einmal Arbeiten. Also es ist einfach wichtiger, ein Handwerk zu tun und das Geld zu verdienen und einfach mit Händen und Füßen zu arbeiten. Und dann kann man noch denken, das ist schon schön und gut. Aber ich finde es nicht so wichtig. Das, obwohl ich selber im Kunstbereich arbeite. Aber ich sehe es halt auch einfach als Job, als handwerklichen Job. Ja, er singt das Hohelied des Müßiggangs. Ja, genau. Das genau. Tut er gerne und das entspringt seiner tiefen Verehrung für die alten Griechen, denen das auch das höchste Ideal war. Ja. Allerdings ist die Form des Müßiggangs, wie Friedelin versteht, auch nicht ganz unbeschäftigt. Okay. Weil wenn er wirklich so ein Müßiggänger nach unserem heutigen Verständnis gewesen wäre, dann hätte er die Quellen, die ihn befähigt haben, die Kulturgeschichte der Neuzeit schreiben zu können, nicht einmal lesen können. Das stimmt. Ich finde Müßiggang sehr wichtig. Also gerade, wie er auch das schon beschreibt damals, in Zeiten von Stress und Lärm. Ich finde auch interessant, dass er damals schon gesagt hat, eben, dass die ganze Zeit Geräuschkulissen sind. Ich meine, das war in den 20ern, 30ern. Da hat gerade erst mal ja dann der Ton beim Film begonnen. Also damals war es ja für unsere Verhältnisse noch irrsinnig leise. Also es ist jetzt noch viel ärger. Und ich finde das schon auch, dass alles, wenn alles so schnell und so laut ist, dass die innere Einkehr sehr wichtig ist. Und das ist was, was total abhanden geht, auch heutzutage. Und was ich auch versuche, in mein Leben wiederzubringen, einfach mehr Ruhe. Einfach wirklich dazwischen auf sich hören. Einfach mal, weiß ich nicht, jeden Tag da sitzen und 10 Atemzügen zuzuhören. Das ist eine Rarität, die, finde ich, sehr wichtig ist und die sehr abhanden kommt. Einfach wieder die Dinge langsam und dafür genau zu machen und vielleicht nur ein Ding und nicht 10 Dinge gleichzeitig. Also da gehe ich schon konform mit ihm, nur dass ich es halt jetzt nicht so mit Müßiggang bezeichne. Und, eher Kontemplation. Ja, genau, eher innere Einkehr und aufs Wesentliche konzentrieren und nicht jetzt dem Schönen nur frönen. Aber deswegen finde ich das sehr interessant, dass er das da auch drin beschreibt. Und was ich auch sehr spannend fand, sind die Blaustrümpfe. Kannte ich ja nicht, was das ist. Das ist in der damaligen Zeit ein abfälliges Wort. Für Emanzen ist es heute. Wobei ich glaube, es war damals wahrscheinlich noch abfällig. Wobei es kommt darauf an, wer es verwendet. Ich finde Emanzen nicht so abfällig, aber ich glaube, andere finden das sehr abfällig. Dadurch, dass ja für mich natürlich Gleichberechtigung und das alles völlig normal und selbstverständlich ist. Ein Mann hat nicht einer Frau die Türe aufzuhalten. Es ist einfach so, es geht um Menschen und nicht um Frauen oder Männer. Also ich bin damit einfach schon groß geworden mit der Gleichberechtigung. Ich würde gerne wissen, wie er das Wort Blaustrümpfe verwendet. Ob er es auch so abfällig meint in dem Text oder ob er das einfach verwendet, weil das halt damals verwendet worden ist. Aber ich finde das spannend, dass es das eben damals schon gab und dieses Wort. Ja, kommt auch schon bei Wedekind vor. Doch. Ja, ich habe das Wort noch nie gehört. Aber er schreibt leider nichts darüber, er verwendet es einfach. Ich würde gerne wissen, was er darüber denkt. Weil es zweimal vorkommt, so als wäre es ein ganz normaler Gebrauch. Und mich würde jetzt echt interessieren, wie er dazu steht. Das ist eine ganz schwierige Frage, weil Friedel selber... Also in diesem Buch kommen Frauen kaum vor, ganz wenige. Er lässt sich sogar welche entgehen, wo man sich denkt, ja, das wäre ja eigentlich zumindest vom humoristischen Wert her auszuschöpfen. Zum Beispiel die Bigotterie in Maria Theresia, die beschreibt er eigentlich als historische Marginalie und mit ihrem Gegenspieler Friedrich II. Absolut nicht auf einem Niveau stehend aus seiner Sicht, wobei wahrscheinlich auch seine Aversion gegen alles, was mit Habsburgern zu tun gehabt hat, da hineinspielt. Auf der anderen Seite war er persönlich durchaus mit starken Frauen seiner Zeit in heftigem Kontakt und engem Kontakt. Dazu zählt neben der Bertha Zuckerkandl auch die Lina Loos. Das war nicht nur die Gattin des Architekten Adolf Loos, sondern sie war selbst eine gefeierte Schauspielerin, eine hochintelligente, sehr gebildete Person, die in den Wiener Salons damals durchaus eine ernstgenommene Stimme war. In Bezug auf Frauen war er nicht gesellschaftliche Avantgarde, sagen wir mal. Das, was du jetzt sagst mit der Emanze, ist natürlich auch ganz lustig, weil die Emanze ist meines Wissens ursprünglich eine abfällige Bedeutung gewesen, die sich dann in eine durchaus auch positiv angenommene gewandelt hat. Das gibt es öfter, die Barock zum Beispiel. Das kommt eigentlich ursprünglich von einer schief gewachsenen Perle. Okay. Und es ist etwas Schräges, Schiefes gewesen und war ursprünglich negativ gemeint und wurde dann in den folgenden Generationen erst in die allgemeine, durchaus neutral bis positive Bezeichnung umgedreht. Bist du in deiner Schauspielausbildung oder später mit Texten von Goethe oder Schiller konfrontiert gewesen? Ja, selbstverständlich. Jetzt wird es ein bisschen peinlich, weil dafür, dass es mein Fach ist, weiß ich sehr wenig darüber, weil mich persönlich Klassiker nicht so interessieren. Mich interessieren mehr moderne Texte. In der Schule haben wir natürlich in der Schauspielschule gearbeitet mit Texten von ihnen. Da habe ich dann auch den Unterschied schon gemerkt. Also ich habe mir mit Goethe leichter getan. Ich finde es auch interessant, wie er das beschreibt, weil er meint eben, dass der Goethe die Figuren völlig zeichnet, detaillierter und feiner, was auch mehr meinem Stil entspricht. Also ich bin ja eigentlich im Filmmetier aufgewachsen, aufgrund meiner Familie. Das heißt, mich interessiert auch der Spielstil von Film mehr, woran mich dieser Vergleich auch eben total erinnert hat. Ich finde, wie er da den Goethe beschreibt, wie er seine Figuren zeichnet, das klingt nach Film. Als wäre das nämlich viel feiner und von allen Seiten beleuchtbar, in jedem Moment. Man redet auch mit sich selber. Und der Schiller hat dann einfach wirklich die Figuren, die ganz konkret diese Sätze haben, die genau das vermitteln sollen und einfach für die drei Wände. Also der Film ist einfach von überall beleuchtbar und in jedem Moment. Und das Theater ist einfach wirklich für die eine Front gespielt und zeigt das, was man zeigen will. Und deswegen finde ich es auch spannend, dass er das so beschreibt, weil ich mir eben auch mit dem Goethe leichter getan habe und ich finde, er zeichnet sie feiner. Und mich interessiert das mehr, wenn da mehr Zwischentöne sind, als wenn das nur eine Figur ist. Allerdings hat das Theater mittlerweile die Gutkastenbühne auch wieder verlassen, möchte ich eigentlich sagen, weil in der Antike war es ja schon mal so. Was ich sehr gut finde, ich finde auch spannende Stücke in der Off-Szene auf kleinen Bühnen, wo du dann nur ein paar rein hast und viel unmittelbarer dran sitzt. Da siehst du dann, das ist doch die Gesichter, die Gesichtszüge und Falten, was mir jetzt an einem großen Theater einfach abgeht. Das macht mir auch als Zuschauerin keinen großen Spaß, wenn da für die hinterste Reihe gespielt wird, ganz groß. Zu spielen macht es mir auch keinen Spaß, außer jetzt beim Kindertheater, das ist wieder was anderes. Also ich bin da einfach auch Fan von eben dem Kleinen und bin sehr froh darüber, dass es auch hier so viel gibt, wo es eben auch nicht nur Frontalberieselung ist, sondern auch von allen Seiten und Stationen Theater finde ich auch irrsinnig spannend. Ja, die großen alten Theaterräume waren für einen deklamatorischen Spielstil geschaffen. Genau. Ich finde es halt auch interessant, wenn zum Beispiel dann einfach weniger geredet wird, sondern wenn man einfach nur die Gedanken sieht, die in einem Menschen vor sich gehen. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Zu Gast war diesmal Chantal Stummer. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 29. September 2011, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.